nicht, wie reist, wie fährt. Was Gottes starker Arm nicht hält, was Gottes starker Arm nicht hält. Sie sieht, wie bricht, wie reist, wie fällt, was Gottes starker Arm nicht hält. Der starke Gott wird uns.